Die ausländischen Massenmedien berichteten vom 1. bis zum 11. Januar über die historische Neujahrsansprache von Genossin Kim Jong-un 2017. Viele ausländische Medien wie Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Sender und Zeitschriften von Kuba, der Mongolei, Vietnam, Nepal, Thailand, Pakistan, Bangladesch, Kambodscha, Myanmar, Tschechien, Angola, der Demokratischen Republik Kongo, Nigeria, Mosambik, Sambia, Zimbabwe, Brasilien, Peru und Mexiko, die russische Internet-Homepage irkutsk-blogspot.ru, die Internet-Homepage der Sozialistischen Partei Rumäniens Tricolor und die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen und die Internet-Homepages der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan, der bulgarischen Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus Studentengruppe, der französisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, der schwedisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, der nepalesischen Journalistengesellschaft für das Studium der Zhuzhi-Ideologie und der Songun-Politik, der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, der ecuadorianischen Kim Jong-il-Bibliothek und der Gruppe der Jugend von Zhuzhi, der peruanisch-koreanischen Freundschafts- und Kulturgesellschaft und des brasilianischen Komitees für Solidarität mit der DIVJK veröffentlichten die Neujahrsansprache von Genossin Kim Jong-un 2017 mit verschiedenen Titeln, wie Neujahrsansprache vom Staatsführer Kim Jong-un 2017, die Warnung vom Staatsführer Kim Jong-un an die feindseligen Kräfte und Korea wird den sozialistischen Fortschritt beschleunigen im vollen Wortlaut oder in Auszügen.